Andacht am 8.7.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten. Ich beantworte jetzt Fragen von euch. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Dazu möchte ich betonen, was ich sage, ist meine Meinung. Ihr seid frei, damit nicht einverstanden zu sein, und ich ermutige euch, die Bibel zu studieren und euch eure eigene Meinung zu bilden. Wenn wir lernen, einander zu lieben, lernen wir auch, die anderen zu lassen und ihnen unsere Meinung nicht mit Gewalt aufzudrücken. Ich schreibe mein Buch über das Herz. Ich glaube, das ist mein 17. Buch. Aber ich habe seit 3 Jahren kein Buch mehr geschrieben und bin richtig aus der Übung. Ich ahnte nicht, dass es so lange dauern würde, wieder ins Schreiben hineinzukommen. Aber gestern habe ich es geschafft. Die nächsten 10 Tage werde ich intensiv daran arbeiten. Ich bin aufgeregt und begeistert. Es wird alles ändern. Jetzt zu euren Fragen. Erstens, ich möchte Epheser 4,11 verstehen. Dazu möchte ich etwas Grundsätzliches sagen. Erstens, Jesus wurde in den Himmel aufgenommen und hinterließ Geschenke für die Menschen: Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten und Hirten. Nicht Gott gab sie, Jesus gab sie. Das ist wichtig. Warum? Weil Jesus der Apostel allen Glaubens ist, weil er ein Prophet war. Er war Evangelist, er ist der gute Hirte und ein guter Lehrer. Als Jesus diese Erde verließ und in den Himmel ging, wollte er, dass die Art, wie er diente, auf der Erde fortgesetzt würde. Deshalb gab er der Gemeinde diese 5 Dienste. Der Auftrag der 5 Aufgaben ist nicht, einen Dienst zu tun. Das steht so nicht in der Bibel. Ein Pastor soll nicht die Gemeinde behüten. Sicher nicht. Das ist eine menschliche Tradition, die vor 1700 Jahren in die Kirche eingeführt wurde. Was soll die Gemeinde tun? Diese 5 Aufgaben sollen die Gemeinde ausstatten, damit sie ihren Dienst tun kann. Ein Prophet soll beispielsweise nicht prophezeien, sondern die Gemeinde ausrüsten, damit alle prophezeien können. Weil das falsch verstanden wird, ist alles so chaotisch. Zweitens, Jesus gab diese Geschenke und das hat nichts mit einer Person zu tun. Jesus erwählte seine Jünger. Er schaute nicht auf Begabungen oder darauf, wer sich mit seinem ganzen Herzen danach sehnte, Apostel zu werden. Niemand kann beschließen, Apostel, Evangelist, Prophet, Hirte oder Lehrer zu werden. Es hat nichts mit den Personen zu tun. Wie weißt du, ob du ein Apostel oder Evangelist oder Prophet oder Lehrer oder Hirte bist? Jesus teilt dir das auf eine Weise mit, dass du es nicht verpassen kannst. Und wenn du nicht sicher bist, dann bist du es eben nicht. Jetzt kommt eine einfache Frage. Glaubst du, dass die Gemeinde durch die große Trübsal hindurchgehen wird? Ja, das glaube ich. Ich weiß, dass es unterschiedliche Meinungen und Theologien bezüglich der letzten Tage gibt. Da muss jeder selbst nachlesen und sich sein Bild machen. Ich war vor 30 Jahren beinahe ein Experte in Sachen Offenbarung. Ich wusste sehr viel. Als ich mich eines Tages damit beschäftigte, stellte ich fest, dass 2 der größten Lehrer jener Zeit genau entgegengesetzte Meinungen zu diesem Thema hatten. Das öffnete meine Augen und ich stellte fest, dass die Prophetie der Bibel nicht für Spekulationen gedacht ist. Es macht keinen Sinn, irgendetwas herauszuprophezeien. Ich musste umdenken. Ich beschloss, die Offenbarung nicht mehr dazu zu benutzen, zu spekulieren. Schaut, was Petrus tat. Als alle in Zungen redeten und prophezeiten, stellte er fest, dass gerade das geschah, was der Prophet Joel angekündigt hatte. Er hatte nie spekuliert, was Joel gemeint haben könnte. Er wartete, bis es geschah, und sagte dann, das ist es, was schon prophezeit wurde. Sie folgten Jesus, und ich tue das auch. Mein Bibelstudium ergibt Folgendes. Ich glaube nicht, dass nur ein Teil der Gemeinde in die große Trübsal geht. Ich denke, dass jeder Christ dorthin geht. Was ich nicht verstehe, warum haben die Christen Angst davor? Wenn Gott im alten Bund die Menschen bewahrt hat, warum haben die Menschen im neuen Bund Angst vor Trübsal? Jemand fragt nach der Taufe. Das habe ich schon erklärt. Wenn du es willst, werde ich dich taufen. Punkt. Nächste Frage. Wenn wir innerhalb des neuen Bundes schon mit allem gesegnet sind, ist es da okay, die Eltern um ihren Segen zu bitten? Meiner Meinung nach hat es keinen Sinn, solch einen Segen zu erbitten. Wenn mein Vater einen Segen über mir spricht und ich das Gefühl habe, nun gesegnet zu sein, das macht keinen Sinn. Wie kann ich glauben, dass meine Eltern mir etwas geben können, was Christus mir noch nicht gegeben hat? Alles, was ich in Christus habe, habe ich durch ihn. Alles, was meine Eltern mir geben könnten, ist schon im Segen Christi beinhaltet. Du musst nur glauben, was dir gehört. Etwas anderes ist es, wenn es sich nicht um geistlichen Segen handelt, sondern um etwas sehr Praktisches. Mein Sohn heißt Clayton. Wenn er sagt, Papa, kannst du mir 500 Reais geben? Ich möchte mir ein Soccer-T-Shirt kaufen. Dann kann ich meinen Sohn mit 500 Reais segnen. Materiell zu segnen, das geht. Deine Eltern können dich also mit materiellem segnen oder mit ihrer Liebe, aber nicht mit einem geistlichen Segen. Im vollbrachten Werk des Kreuzes beten wir anders. Eine Pastorin kam zu mir. Reinhard, was soll ich denn jetzt tun? Wenn ich mein Kind vor dem Einschlafen nicht segne, schläft es nicht gut. Wenn ich es morgens nicht segne, hat es Angst vor einem schlechten Schultag. Ist das nicht traurig? Du hast deinem Kind erzählt, dass die gute oder schlechte Nacht oder der gute oder schlechte Tag deines Kindes von dir abhängt. Ich riet dir, mach Folgendes, bring dein Kind ins Bett und sag zu ihm, mein liebes Kind, du bist in Christus, alle Engel sind da, der Vater im Himmel wacht über dir, während du schläfst. Deklariere über deinem Kind, was am Kreuz bereits vollbracht wurde. Sag nicht zu deinem Kind, Gott segne dich. Du legst sonst als Botschaft auf das Herz deines Kindes, dass es noch Segnungen gibt, die Gott ihm nicht gegeben hat. Sag deinem Kind viel mehr. Du wirst einen unglaublichen Tag erleben, weil Gott dich gesegnet hat. Denk daran, du bist gesegnet. Egal, was dir passiert, es ist alles gut. Wenn dein Kind diese Wahrheit glaubt, wird es wunderbar leben. Das ist die wunderbarste Veränderung in Claytons Leben. Er hat kapiert, dass alles vollbracht ist. Nächste Frage. Wie verkünde ich das Evangelium? Das Wort Evangelium bedeutet das Beste überhaupt. So gut, dass du es nicht vollständig ergreifen kannst. Das ist die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft beinhaltet, dass du keine Hoffnung hast, wenn du ohne Christus bist. Du hast nur Probleme. Aber Jesus vollbrachte es für dich. Du bist unendlich geliebt und versöhnt durch Christus. Das brauchst du nur anzunehmen und im Glauben zu ergreifen. Das ist alles, was du predigen musst. Wie predige ich das? Paulus sagt, nicht mit vielen Worten, aber in Erweisung des Geistes und der Kraft predigte er. Du kannst den Menschen nicht nur mit Worten kommen, sondern es muss sichtbar werden. Ich frage die Menschen immer, habt ihr irgendeine Krankheit, habt ihr ein Problem, tut euch etwas weh? Ich zeige euch, wie gut Gott ist. Dann gebiete ich der Krankheit zu gehen. Die Menschen müssen sehen, wie Gott ist, wie gut Gott ist. Sie müssen das Übernatürliche sehen in ihrem Leben. Ich sage jetzt etwas und ich hoffe, dass die Menschen aufwachen. In Brasilien hier ist es peinlich zu sagen, man sei ein evangelikaler Christ. Denn die Evangelikalen leben wie jeder andere Mensch auch. Sie stehlen, sie lügen, sie tricksen. Als ich nach Brasilien kam, demonstrierte ich zuerst Zeichen und Wunder. Und ich sage auch jetzt nicht, dass ich Christ bin, sondern dass ich Jesus nachfolge und seine Botschaft verkünde. Wir müssen unser Licht scheinen lassen. Wie kann es sein, dass wir Sonntag für Sonntag in der Kirche sitzen und niemand kümmert sich um den Nächsten? Wie kann das Leben der anderen um uns herum nicht wichtig sein? Das ist nicht das Evangelium. Jesus sagt, sie werden jünger, wenn sie sehen, wie ihr einander liebt. Wir zeigen durch unsere Liebe, dass wir Christen sind. Wir beten füreinander, wir erleben Wunder, wir nehmen einander in Liebe an. Nächste Frage. Warum werden manche Menschen geheilt und andere nicht? Das muss man von Fall zu Fall anschauen. Es gibt viele Gründe dafür, dass jemand nicht geheilt wird. Unglaube, ein Hindernis, das das Ergreifen von Heilung verhindert. Das muss man individuell anschauen. Nächste Frage. Woher weiß ich, dass mein Herz enttäuscht ist? Weil ich das immer von anderen höre. Die Leute urteilen über dich. Das ist nicht in Ordnung. Sie wissen doch nicht, was in deinem Herzen ist. Oft weißt du das ja selbst nicht. Du musst lernen, deinem Vater im Himmel zu gehorchen. Folge Jesus und sei glücklich. Lebe in Frieden. Liebe ihn und lass dich lieben. Ich sage dir, was ich tue. Vater, du liebst mich und ich dich. Jesus, du liebst mich und ich dich. Wenn es Dinge im Herzen gibt, von denen ich nichts weiß, bitte zeig's mir. Bitte lass dein Licht in mein Herz scheinen. Lass dein Schwert in mein Herz dringen. Lass dein Feuer in meinem Herzen brennen. Es ist dumm, darüber nachzudenken, ob mein Herz enttäuscht ist. Die Bibel sagt, dass der Geist Gottes das Herz durchforscht. Lass den Heiligen Geist seine Aufgabe tun. Wenn du wissen willst, was in deinem Herzen ist, sei ruhig, bleib in Frieden. Nächste Frage. Eine gute Frage. Wie ist das mit dem Gelübde, das Paulus hielt, obwohl er im neuen Bund lebte? Antwort: Ich schaue nicht, was die Leute taten. Manches ist nicht richtig, was sie taten. Auch von Paulus nicht. Auch sie waren Menschen. Ich gründe mein Leben nicht auf das, was andere Menschen taten, einschließlich Paulus. Ich folge Jesus und den apostolischen Lehren. Mehr nicht. Zum Beispiel stritt Paulus mit Barnabas so lange, bis sie sich trennten. Aber deshalb brauchen wir uns doch nicht zu streiten. Die Stelle in Apostelgeschichte 18 ist für unser Leben nicht wichtig. Nächste Frage. Da gibt es so viele Fragen zur Berufung und die Bitte, über euer Leben zu prophezeien, welchen Ruf ihr habt. Antwort. Ich sage es euch, eure Berufung ist, intimer Liebhaber Jesu zu sein. Das ist alles. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Der Leib Christi ist zur Hochzeit berufen. Schaut, in meiner Beziehung mit Debbie ist meine wichtigste Aufgabe, mit ihr in Intimität zu leben. Damit meine ich nicht Sex, sondern die tiefe Herz-zu-Herz-Beziehung. Das ist mein wichtigstes Anliegen. Und dann werde ich auch herausfinden, wie ich ihr gefallen kann. Wenn ich nie an Intimität mit Debbie denken würde, sondern mich nur fragte, was soll ich tun für sie, was will sie, was ich tun soll, das wäre schrecklich und wir hätten keine Beziehung. So leben viele Christen, leider. Was ist meine Berufung? Was soll ich für Gott tun? Sein erstes Verlangen für dich ist: sei, nicht tu. Sei glücklich, lebe in Intimität mit ihm, den Rest wirst du erkennen. Nächste Frage, eine interessante Frage. Was sagst du zu Hypnose? Nix, schau selbst. Nächste Frage. Sollen wir unser Geld an Bettler auf der Straße geben? Ich liebe diese Frage. Es ist nicht nur korrekt, es ist unsere Verpflichtung als Christen. Ich teile mit euch, was ich sehr klar aus der Bibel verstanden habe. Den Zehnten zu geben ist lächerlich, es macht keinen Sinn. Schaut in Apostelgeschichte 10. Da war ein Mann namens Cornelius. Er war nicht erlöst, aber er fürchtete Gott, den er nicht kannte. Ein Engel kam zu ihm und er sagt zwei Dinge zu Cornelius. Deine Gebete und das Tun deiner Hände sind von Gott gekommen. Cornelius suchte mit seinem Herzen nach Gott und er gab Geld an die Armen. Gott schaute auf die Gebete und auf das Handeln dieses Mannes. Ich habe immer Geld dabei, wenn ich das Haus verlasse. Wenn ich arme Menschen auf der Straße sehe, ist meine erste Einstellung immer großzügig zu sein und bereit sein zu geben. Denn Gott befahl uns, die Armen nicht zu ignorieren. Also bin ich aus Prinzip großzügig. Aber aufgepasst, man kann auch auf der anderen Seite des Pferdes herunterfallen. Manchmal gehe ich eine Straße entlang und sehe jemanden und ich gebe nichts. Debbie fragte mich dann anfangs, warum hast du jetzt nichts gegeben? Weil der Heilige Geist mir sagte, ich solle nichts geben. Lerne, vom Geist geleitet zu sein. Aus Prinzip gebe ich immer, und wenn der Heilige Geist es nicht will, wird er es mir sagen. Die meisten Christen denken umgekehrt. Das ist falsch herum. Gott setzte Adam und Eva nicht in den Garten und erlaubte ihnen, nur von wenigen Bäumen zu essen. Er ließ die Menschen entscheiden. Und über den Baum, von dem ich nicht will, dass ihr esst, werde ich euch informieren. Wir leben in Freiheit und Großzügigkeit. Nächste Frage. Wo steht, dass Analsex Sünde ist? Antwort: Nirgends. Was in der Bibel zu finden ist, ist die Warnung vor unmoralischem Sex. Das ist alles, was außerhalb von Mann und Frau stattfindet. Ich verstehe Sex in der Ehe so. Er ist der Ausdruck des Liebesbündnisses untereinander, indem man sich einander selbstlos hingibt in der Beziehung. Wenn die beiden dabei übereinkommen, Analsex haben zu wollen, ist das okay. Wenn einer es nicht will, dann ist es nicht mehr Liebe und Hingabe. Im Zusammenhang von Mann und Frau geht es darum, dass die beiden einander lieben und das auch durch ihre Sexualität ausdrücken, wie es ihnen beiden gefällt. Genießt es. Macht es nicht zur Befriedigung eurer eigenen Lust. Redet miteinander und bleibt mehr im Frieden. Nächste Frage. Eine gute Frage, die wichtig ist. Wenn ich mich gegen Covid impfen lasse, ist das mangelnder Glaube? Wie wir Christen uns doch mit Materiellem beschäftigen. Jesus sagte auch schon zu seinen Jüngern, wie lange soll ich es noch mit euch aushalten? Und Paulus sagt in Römer 14, hört auf, euren Bruder wegen solcher Dinge zu verurteilen. Einer trinkt Wein, der andere nicht, einer isst Fleisch, der andere nicht. In Vers 23 heißt es dort, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Handelt aufgrund eures Gewissens. Wenn du dich impfen lassen willst, tu es. Wenn nicht, dann eben nicht. Wenn du meinst, es hilft dir, bleib im Frieden. Urteilt nicht übereinander. Aber Reinhard, soll ich mich impfen lassen? Tu, was du mit einem friedvollen Herzen tun kannst. Und ich tue, wie es mir geht. Es ist an der Zeit, erwachsen und reif zu werden und nicht übereinander zu urteilen. Nächste Frage. Reinhard, unterrichtest du Englisch? Nein, aber Lorena, sie ist eine exzellente Englischlehrerin. Sie unterrichtet Privatpersonen. Hier ist noch eine wirklich gute Frage. Wie fühle ich die Liebe Gottes? Das ist sehr, sehr einfach. Es hat mit dem Herzen zu tun. Ich glaube nicht, dass das die Seele ist, was die meisten Christen lehren. Meiner Auffassung nach ist die Seele nicht der Ort, wo sich die Gefühle befinden. Das ist im Herzen. Wenn du die Liebe Gottes erleben willst, musst du zwei Punkte beachten. Du musst im Herzen glauben, dass du geliebt bist. Das machst du anhand der Bibel, indem du sie meditierst. Wenn du dein Herz überzeugst, wirst du es fühlen. Viele machen einen großen Fehler. Sie wollen es erst fühlen und dann glauben. Aber so funktioniert Glaube nicht. Erst musst du das Wort Gottes studieren und glauben und dann folgt das Gefühl. Wenn du erst fühlen willst und dann glauben, wird dein Leben labil und wackelig sein. Wenn sich in deinen Umständen etwas ändert, wirst du ins Schwanken geraten. Deshalb musst du erst glauben. Dann hält die Liebe. Nächste Frage. Mein Bruder will sich nicht mit mir versöhnen. Was tun? Erstens, sende ihm ein Angebot der Liebe. Das ist das Beste, was du tun kannst. Du liebst die, die dich hassen. Du bist freundlich, wenn sie gemein zu dir sind. Zweitens, im Römerbrief lehrt die Bibel, soweit es an euch liegt, haltet Frieden untereinander. Soweit ihr es vermögt, tut das Beste. Aber für eine Versöhnung braucht es zwei Personen. Ich sage dir, was ich tue. Ich liebe die Menschen. Wenn sie mich hassen, liebe ich sie immer noch. Es gibt welche, die wollen sich nicht versöhnen. Ich denke nicht darüber nach und verschwende deshalb keine Sekunde Schlaf. Es hängt nicht mehr von mir ab. Ich respektiere die Wahl der anderen Menschen. Es ist dann die Sache des anderen und ich bleibe glücklich. Ich lebe seit 35 Jahren in der Ehe mit meiner Frau. Zu Beginn unserer Partnerschaft sagte ich einmal zu ihr, Liebling, wenn ich heimkäme und dich mit einem anderen Mann im Bett vorfinden würde, würde ich dich fragen, wen von uns beiden möchtest du, ihn oder mich? Beide kannst du nicht haben. Wenn sie sagen würde, den anderen, würde ich ihr Geld geben, damit sie ein neues Leben beginnen kann, dann würde ich sie küssen und tschüss. Reinhard, du würdest nicht um die Ehe kämpfen. Nein, warum auch? Ich bin nicht der Eigentümer von jemand anderem. Wenn jemand anderer sich anders entscheidet, lass ihn. Du wirst ihn nicht überzeugen. Kämpfen hilft nicht. Wenn du um deine Ehe kämpfst und dann bleibt ihr zusammen, das wird schrecklich. Lebt mit offenen Händen, lasst los, lasst sie gehen. Gott gab alles. Durch Jesus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Er gab seinen Sohn ans Kreuz. Und noch etwas. Gott macht das Leben von Menschen nicht schlimm, weil sie sich nicht versöhnen wollen. Gott sagt, ich habe alles gegeben. Wenn ihr nicht wollt, ist das eure Entscheidung. Verlasst euer religiöses Denken, lebt frei in Christus.